noch sagen wollte. Jedes Wort, das über meine Lippen kommt, ist genau so, wie ich es haben wollte. Es wird Abendwolken ziehen, vor die Sonne schau. Wir sitzen in einem Boot, es sinkt, doch glaub mir, Mann, wir kommen da raus. Diese Musik ist für mich Freundschaft, aber oft stoßen dir Freunde vor den Kopf und ich bleib lieber allein. Wir sind alle nicht gesigned, diese Gegend ist ein Loch, doch das ist alles, was uns bleibt. Neben Alltag, Scheiß und Job, es bewegt sich nichts, weil jeder in der Gegend was zu reden hat. Freiburg war schöner, als ich's nicht jeden Tag gesehen hab. Scheiß drauf, das ist meine Heimat, ihr könnt mich begraben hier. Wir haben keine Aussicht auf Erfolg, aber wir haben Bier. Was ich noch sagen wollte, ich bin mir bewusst, die meisten Leute haben auf Denken und verstehen keine Lust. Einfach Klotz an und Augen auf, ihr Hirnwäsche und Schluss. Und alle werfen ihren Antrieb schon mit 14 vor den Bus. Was ich noch sagen wollte, ich war nie der beste Mensch, doch irgendwann zahl ich alles zurück bis auf den letzten Cent. Was ich noch sagen wollte, das hier ist mein Testament. Ich schau nur noch nach vorne, weil die Sehnsucht nach gestern hemmt. Was ich noch sagen wollte, heute ist ein guter Tag. Ich werd schon nicht verhungern, doch ich sterb auch nicht als Superstar. Was ich noch sagen wollte, morgen wird ein guter Tag. Was ich noch sagen wollte, ich hab jetzt genug gesagt. Was ich noch sagen wollte, ich hör seit ich denken kann. Hip-Hop und ich bin noch nicht im Blutrausch oder Gangsterwahn. Und du findest sicher ein paar Quotenopfer hier, aber Musik wird unser Hirn nicht auf Idioten programmieren. Es ist einfach was abzulehnen, wenn man's nicht versteht. Mein Leben dreht sich wie eine Platte um sich selbst auf meinem Weg. Hat mir nicht so sehr geholfen, wie das, was ihr hört und seht. Realität ist, was du siehst, und ich seh mich auf einer Stage. Schau doch raus, jeder macht sein Ding und schaltet sein Gewissen ab. Hat eine lange Zeit gedauert, bis ich das begriffen hab. Sich nur selber treu zu bleiben, ist eine Wissenschaft für sich. Sorry an jeden, der denkt, dass ich ihn beschissen hab. Ich nutze die Zeit, die mir noch bleibt, vor dem Mic und schreib dir 30 Tracks in einem Monat, so als wär es leicht. Geh ins Studio, nehm es auf und schau, dass es sich verbreitet. Morgen Video und Chart oder nur abgefuckt und pleite. Was ich noch sagen wollte, ich war nie der beste Mensch, doch irgendwann zahl ich alles zurück bis auf den letzten Cent. Was ich noch sagen wollte, das hier ist mein Testament. Ich schau nur noch nach vorne, weil die Sehnsucht nach gestern hemmt. Was ich noch sagen wollte, heute ist ein guter Tag. Ich werd schon nicht verhungern, doch ich sterb auch nicht als Superstar. Was ich noch sagen wollte, morgen wird ein guter Tag. Was ich noch sagen wollte, ich hab jetzt genug gesagt.